Nur hier. Die Radio PSR Sachsen-Songs. 100% Supermix für 100% Sachsen. F würde so gerne auf Sächsisch singen. Und so würde das klingen. Hör auf, die Mutti! Mach das Licht an, Bein lesen. Du verdirbst dir's Ohrenlicht. Lernst nicht für mich, du lernst fürs Leben. Mit vollem Mund da spricht man nicht. Ordnung ist es, halbe Leben. Das Messer wird ne abgeleckt. Mach die Hand vorn, Mund beim Gehen. Gehe heute mal, zeig ins Bett. Immer Fernsehen ist nicht gut für dich. Deine Ohren sind schon viereckig. Langsam glaube ich spinne. Ich höre immer diese Stimme. Hör auf, die Mutti! Wenn dich was plagt, sie gib dir ein Rat. Und das meistens ungefragt. Hör auf, die Mutti! Die macht dir Quark, sie war immer da, auch beim ersten Kuss im Park. Hör auf, die Mutti! Hör auf, die Mutti! Komm, zieh dich warm an, nimm ein paar Handschuhe. Mensch, du wirst dich wohl noch verkühlen. Jammer mir dann nicht die Ohren voll. Denn wer nicht hören will, merkt, der muss fühlen. Was sollen die Leute denn nur sagen? Früher hat man's doch auch nicht leicht. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Sonst fällst du mir hier doch noch vom Fleisch. Dass immer erst was passieren muss. Ich habe auch nicht immer Lust. Langsam glaub ich spinne. Ich höre immer diese Stimme. Hör auf, die Mutti. Wenn dich was plagt, sie gib dir ein Rat und das meistens ungefragt. Hör auf, die Mutti, die macht dir Quark. Sie war immer da, auch beim ersten Kuss im Park. Hör auf, die Mutti. Hör auf, die Mutti. Wenn dich was plagt, sie gib dir ein Rat und das meistens ungefragt. Gib mir jetzt einen Rat!